Morning. Guten Morgen. Römer 5 says. Schau, was Römer 8, Vers 5 sagt. Those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves. Diejenigen, die vom Fleisch motiviert sind, verfolgen nur das, was ihnen selbst nützt. Now, I do not believe that the word flesh here means sinful nature. Ich glaube nicht, dass das Wort Fleisch hier sündhafte Natur bedeutet. And I have very good argument about this, and I wrote this in my book Free from the Power of Sin. Und ich habe sehr gute Argumente dafür und ich habe es in meinem Buch Frei von der Macht der Sünde geschrieben. And I came to this conclusion by looking up every single Greek use of the word flesh. Ich kam zu diesem Schluss, indem ich jede einzelne griechische Verwendung des Wortes Fleisch nachschlug. Every single one. Jede einzelne. And I found out that it's a word again that's used very, very interchangeably. Und ich fand wieder heraus, dass es ein Wort ist, das verschiedene Bedeutungen hat. And because of this, I do not believe it can talk about sinful nature here. Und deshalb glaube ich, dass man hier nicht von der sündhaften Natur sprechen kann. I mean, Paul is just going through this argument, telling us that the sinful nature is dead. How can a dead person have any power? Paulus geht gerade durch dieses Argument und sagt uns, dass die sündige Natur tot ist. Wie kann eine tote Person Macht haben? So when the Bible says those who are motivated by the flesh, it does not mean a sinful driving nature that causes you to sin. Wenn die Bibel sagt, diejenigen, die vom Fleisch motiviert sind, spricht sie nicht von einer sündhaften, treibenden Natur, die dich zur Sünde verleitet. It simply means a very, very simple, very simple thing. Es bedeutet einfach etwas sehr Einfaches. It means your selfish way of living. Es bedeutet deine egoistische Lebensweise. That's all it means. Das ist alles. You know, because look even how beautiful it is expressed here. Schau, wie schön es hier ausgedrückt wird. Those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves. Diejenigen, die vom Fleisch motiviert sind, verfolgen nur das, was ihnen selbst nützt. You see, it's not talking about a sinful nature that drives me to do things. Du siehst, es geht nicht um eine sündhafte Natur, die mich dazu antreibt, Dinge zu tun. It's taking that I'm motivated by myself. Es sagt, dass ich durch mich selbst motiviert bin. You know, and falando sobre pessoas são motivadas por si mesmo. So anybody who is motivated by the flesh, which means jeder, der durch das Fleisch motiviert ist, was bedeutet? Anybody who is motivated by living a selfish and self-focused life. Jeder, der ein egoistisches und selbstbezogenes Leben führt. They do what? Sie tun was? They pursue one thing only, and it's a thing that benefits them. Sie verfolgen nur eine Sache, und das ist die Sache, die ihnen nützt. You know, the Christian world is completely full of flesh. Die christliche Welt ist komplett auf das Fleisch ausgerichtet. Think about it. Denk darüber nach. If it benefits me, I'll do it. If it benefits doesn't benefit me, I'm not gonna do it. Wenn es mir nützt, werde ich es tun. Wenn es mir nichts bringt, werde ich es nicht tun. This goes so far that we even, oh my goodness, we even change churches because I don't like the songs they sing. I don't like the preacher. I don't like. Das geht so weit, dass wir sogar, ach du meine Güte, Gemeinden wechseln, weil mir die Lieder nicht gefallen, die sie singen, weil ich den Prediger nicht mag. Ich mag nicht. You know, those who live in life union with Jesus, they will not pursue the things of the flesh means. What benefits me? Diejenigen, die in der Lebensgemeinschaft mit Jesus leben, werden nicht den Dingen des Fleisches nachjagen, was bedeutet, was mir nützt. Life is not about you. Das Leben dreht sich nicht um dich. Neither is it about me. Noch dreht es sich um mich. Life is all about Jesus Christ expressing himself through me. Im Leben geht es um Jesus Christus, der sich durch mich ausdrückt. Right. So Let me just throw a little story in here. Lass mich hier eine kleine Geschichte erzählen. Last year I was in Switzerland with Daniel. We did a couple of days conference there. Letztes Jahr war ich mit Daniel in der Schweiz. Wir hielten ein paar Konferenzen. Very beautiful. Sehr schön. And just before going home late at night, a lady approached me. Und bevor wir nach Hause gingen, sprach mich spät in der Nacht eine Frau an. And I don't even know. She might even listen to my telegram. She might even listen to this. Und ich weiß nicht einmal. Vielleicht hört sie sich Telegram an. Vielleicht sogar diese Andacht. It was very beautiful. Es war sehr schön. This woman came and she kind of looked a little bit embarrassed, but she wanted to do something. Diese Frau kam, sie sah ein bisschen verlegen aus, aber sie wollte etwas tun. And she even told me something like this. Und sie erzählte mir sogar etwas wie das hier. She said, I really felt that I needed to do this. But I thought that you were probably going to say, oh, this is really stupid and not accepting that. Ich fühlte wirklich, dass ich das tun muss, aber ich dachte, dass du wahrscheinlich sagen würdest, dass das wirklich dumm ist und du es nicht annehmen würdest. And my reaction really touched her. Meine Reaktion berührte sie. What did she do? Was tat sie? She gave me her wedding dress. Sie gab mir ihr Hochzeitskleid. I mean, that's a big deal for a woman, a wife, to give away her wedding dress. Das ist eine große Sache für eine Frau, ihr Hochzeitskleid wegzugeben. You know what she did? Weißt du, was sie tat? She asked me to take it back to Brazil, and then one day there will be a girl from the orphanage. It will actually be transformed and get married, and then this is for her. Sie bat mich, das Kleid mit zurück nach Brasilien zu nehmen, und eines Tages würde ein Mädchen aus dem Waisenhaus verändert werden und heiraten, und dieses Kleid würde für sie sein. Now, is it complicated to take your wedding dress from Europe to Brazil? Ist es kompliziert, ein Hochzeitskleid von Europa mit nach Brasilien zu nehmen? Yes, it's big. Ja, weil es groß ist. It doesn't just fit in my suitcase. Es passt nicht einfach in meinen Koffer. Besides that, I have luggage. Außerdem habe ich noch Gepäck. I have my stuff to take. Meine Sachen muss ich mitnehmen. You know, as I looked into her eyes, I didn't even have to think whether I'd take it or not. Als ich in ihre Augen blickte, musste ich nicht einmal darüber nachdenken, ob ich es mitnehme oder nicht. I said, of course. Ich sagte, natürlich. How sweet of you. Wie lieb von dir. How wonderful that you follow the impulse of the Holy Spirit. Wie wunderbar, dass du dem Impuls des Heiligen Geistes folgst. Sure, I'll do that. Natürlich mache ich das. You know, and she was surprised by my reaction, which to me was the most natural thing. Sie war über meine Reaktion, die für mich die normalste Sache der Welt ist, überrascht. Why? Warum? Because those who are motivated by the flesh means their own selfish nature. They only pursue what benefits them. Weil die, die durch das Fleisch ihre eigene selbstsüchtige Natur motiviert sind, nur das verfolgen, was ihnen einen Nutzen bringt. I'm very sorry, I can't take the wedding dress because that would mean I would have to leave all the chocolate here that people gave me. Es tut mir leid, ich kann das Hochzeitskleid nicht mitnehmen, denn dies würde bedeuten, dass ich all die Schokolade, die Menschen mir geschenkt haben, zurücklassen müsste. I'm sorry, I can't take the wedding dress because I want to take home some good wine that I can buy in Brazil. Es tut mir leid, ich kann das Hochzeitskleid nicht mitnehmen, denn ich möchte guten Wein mit nach Hause nehmen, den ich in Brasilien nicht kaufen kann. You know, but the moment you understand that Jesus Christ has set me free to live for my own selfish desire. Wenn du verstehst, dass Jesus Christus mich davon freigesetzt hat, für meine eigenen egoistischen Verlangen zu leben. What can you do now? Was kannst du jetzt tun? Look at this. Schau das an. Motivated by the flesh, you only pursue what benefits yourself. Diejenigen, die vom Fleisch motiviert sind, verfolgen nur das, was ihnen selbst nützt. Look at the next statement. Schau die nächste Aussage an. For those who live by the impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual reality. Aber diejenigen, die nach den Impulsen des Heiligen Geistes leben, sind motiviert, geistliche Realitäten zu verfolgen. I'm gonna give you a clue here. Ich gebe dir hier einen Hinweis. What is the greatest spiritual reality in the cosmos? Was ist die größte geistliche Realität im Kosmos? Love. Liebe. Because God is the greatest spiritual reality and God is love. Weil Gott die größte geistliche Realität ist und Gott Liebe ist. So once you are actually living by the impulses of the Spirit, of the Holy Spirit, wenn du nach den Impulsen des Heiligen Geistes lebst, all day long he will give us an impulse, pursue love, pursue love, pursue love, that's the highest spiritual reality. Gibt er uns den ganzen Tag lang einen Impuls, verfolge die Liebe, verfolge die Liebe, verfolge die Liebe. Das ist die höchste geistliche Realität. So let's understand. Lasst uns verstehen. There is a constant impulse of the Holy Spirit, dass es einen ständigen Impuls des Heiligen Geistes gibt, that is trying to motivate me to live by the highest spiritual reality and pursue it. Der versucht, mich zu motivieren, nach der höchsten geistlichen Realität zu leben und diese zu verfolgen. And it's called love. Und das nennt sich Liebe. See you tomorrow. Bis morgen.